Erster Hiob antwortete und sagte, Zweiter, hört mir bitte zu. Dann kann euer Trost vielleicht helfen. Dritter, lasst mich sprechen. Wenn ich fertig bin, könnt ihr spotten. Vierter, beschwere ich mich über Menschen? Darum bin ich ungeduldig. Fünfter, schaut mich an und seid schockiert. Legt die Hand auf euren Mund. Sechster, wenn ich daran denke, bin ich erschrocken. Mein Körper zittert. Siebter, warum leben böse Menschen lange? Sie werden alt und stark. Achter, ihre Kinder wachsen bei ihnen auf. Ihre Enkelkinder leben vor ihren Augen. Neunter, ihre Häuser sind sicher. Sie haben keine Angst. Gott bestraft sie nicht. Zehnter, ihr Stier zeugt erfolgreich. Ihre Kuh bekommt leicht ein Kalb. Es gibt keine Fehlgeburt. Elfter, sie schicken ihre Kinder wie eine Herde hinaus. Ihre Kinder springen fröhlich herum. Zwölfter, sie singen laut mit Trommeln und Zithern. Sie freuen sich über den Klang der Flöte. Dreizehnter, sie leben ihre Tage glücklich. Dann sterben sie schnell und gehen ins Grab. Vierzehnter, sie sagten zu Gott, bleib weg von uns. Wir wollen deine Wege nicht kennen. Fünfzehnter, was ist mit dem Allmächtigen? Warum sollen wir ihm dienen? Was nützt es uns, ihn zu bitten? Sechzehnter, ihr Glück kommt nicht von ihnen selbst. Ich mag die Gedanken der Bösen nicht. Siebzehnter, wie oft geht das Licht der Bösen aus? Wie oft kommt Unglück über sie? Wie oft teilt Gott Strafen in seinem Zorn aus? Achtzehnter, werden sie wie Stroh im Wind? Werden sie wie Spreu, die der Sturm wegträgt? Neunzehnter, man sagt, Gott bewahrt Unglück für ihre Kinder auf. Gott soll es dem Bösen selbst geben, damit er es fühlt. Zwanzigster, er soll sein Unglück selbst sehen. Er soll den Zorn des Allmächtigen selbst erfahren. 21. Was kümmert ihn sein Haus nach seinem Tod? Seine Lebenszeit ist dann vorbei. 22. Will jemand Gott Weisheit lehren? Gott richtet doch die Engel im Himmel. 23. Ein Mensch stirbt sehr glücklich. Er ist ganz ruhig und zufrieden. 24. Er hat viel Milch. Seine Knochen sind gesund. 25. Ein anderer Mensch stirbt sehr unglücklich. Er hat nie Glück gehabt. 26. Beide liegen zusammen im Staub. Würmer bedecken sie beide. 27. Ich kenne eure Gedanken gut. Ich weiß, wie ihr mir Unrecht tut. 28. Ihr fragt, wo ist das Haus des bösen Herrschers? Wo ist das Zelt der Gottlosen? 29. Fragt doch die Leute, die vorbeigehen. Sie werden euch die Wahrheit sagen. 30. Sie werden euch sagen, am Tag des Unglücks wird der Böse gerettet. Am Tag des Zorns wird er weggeführt. 31. Wer sagt ihm, was er falsch gemacht hat? Er hat es getan. Wer wird ihn dafür bestrafen? 32. Er wird zum Grab gebracht. Sein Grab wird bewacht. 33. Die Erde im Tal ist ihm angenehm. Viele Menschen folgen ihm ins Grab. Viele sind schon vor ihm gestorben. 34. Wie könnt ihr mich so nutzlos trösten? Eure Antworten sind nur böse.